Away, stripped back and over. And this fascination, I just fascination, and this fascination, right? Fascination, that's fascination, and this fascination. We'll be right back. fâcheux stats, couleur du soir. Danse, danse, deux pas vers l'extase. Où est l'espoir? Ça tape, ça tient ou ça casse. Oh, quelle histoire! Sans trace, ça passe à l'as. La série noire.

save this world from turning into an agonized collapse. A savior. The request for a clue. Come true. Oh. Cars on the street. Ich kann sie sehen. Jeder will gut aussehen. Den ganzen Tag hängen sie an der Bar. We'll be right back. Gestaltung. Ich mag es grau im Grau. Ich will kein Reinhaus. Ich will den Plattenbau. Ich stehe auf Stahlbeton. Ich mag es grau im Grau. Ich will kein Reinhaus. Ich will den Plattenbau. Im kalten Neonlicht fühle ich mich glücklich. Im kalten Neonlicht schau ich richtig auf. Im kalten Neonlicht.

eyes, it's alright, couldn't find a better way. By faceless loss you get directed, in this place so disconnected, in the mind you got injected, and who's the one who got elected? Help me. usual. And avoid panic buying. Thank you. electronic music. Bay Naval Base.

venait de ces nuits dont tu ressors exsangue. Flashback de son corps et son nom au bout de ta langue. Retox. der DDR. Ein Koffer hier, ein Koffer ist leer.